Es kommt nämlich hinzu, dass A1 auch sonst noch schwer geirrt hat, in Zahlen diesmal. A2 setzt das Ereignis zu 1218, A1 aber zu 1210. Und alle Handschriften der Gruppe A1 haben 1210. In demselben Satze steht aber noch ein Widerspruch zwischen A1 und A2. A2 hat Inde was da an 30 Jahr, während A1 meldet und was da an 37 Jahr. Dass es sich aber hier wirklich um bewusste Lavierungstaktik handelt, beweist die Tatsache, dass in den Rezensionen B und C für die letzte Jahreszahl eine Lücke gelassen wurde. Kurz und gut, unsere Fälscher waren sich wieder einmal nicht ganz im Klaren mit ihren vermaledeiten Jahreszahlen und lavierten auch hier eben so gut sie konnten. Eckhart meint bei seiner Untersuchung dieser Probleme in Abhandlung der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Band 23, 1931, die Versehen in den Handschriften von A1 erklären sich wohl daher, dass sie von einem verlorenen Stammexemplar X abgeschrieben seien, welches durch Fehler und große Auslassungen sehr verderbt gewesen sein müsste. Merkwürdig! Eine Schwierigkeit ist für die Fachleute dann schon erklärt, wenn man sie von Punkt A auf Punkt B schiebt. Das Rätsel lautet in unserem Falle: Wie kommen die Fehler in das Stammexemplar X? Schweigen der Fachwissenschaft. Über den hilfreichen De ex machina, der verloren gegangenen gemeinsamen Vorlage X, dieser unentbehrlichen Allerweltsfiktion unserer Quellenforscher, muss man in Fälschung der deutschen Geschichte das Weitere nachlesen. Ich wende mich nunmehr zu einer kurzen Darstellung der historischen Welträtsel, indem ich, wenn sich Gelegenheit bietet, bei jedem Rätsel die angeblich vernichtenden Gegenargumente meiner Kritiker auf ihre Durchschlagskraft prüfe. Erstens, das psychologische Rätsel der mittelalterlichen praktischen Fälscher. Nach herrschender Annahme sollen die bisher schon so zahlreich von der Forschung aufgedeckten Urkundenfälschungen aus aktuell materiellen Beweggründen der Fälscher in den verschiedensten Jahrhunderten und unabhängig voneinander getätigt worden sein. Ich habe an zahlreichen Beispielen den Beweis geliefert und kann diese Beispiele beliebig vermehren, dass diese bisher nicht angezweifelte Ansicht falsch ist. Die Fälschungen sind vielmehr gelehrte Fabrikate aus der spätmittelalterlichen Fälschungszentrale. Meine Beweisführung fußt auf dem Fundament der lebendigen Erfahrung. Diese lehrt Folgendes: Ein Urkundenfälscher, der mit seinen Falsifikaten praktisch aktuelle Zwecke verfolgt, wird sich, gezwungen durch die Natur der Sache, bei Ausführung seiner Fälschungen eng an seine echten Vorlagen halten. Wenn es für diesen Erfahrungssatz überhaupt einer autoritativen Bestätigung bedarf, so habe ich für diesen Fall das Zeugnis Fickers zur Hand, siehe neue Beweise. Es bedarf aber leider vorläufig noch der Autorität zur Bestätigung der Erfahrung für die Mehrzahl der Diplomatiker, die eben diese Binsenwahrheit noch nicht eingesehen haben und nicht zugeben wollen. Meine Untersuchungen, die sich mit der Vergleichung der Fälschungen mit ihren echten Vorlagen befassen, haben in allen Fällen ein unerwartetes Resultat gebracht. Es ergab sich nämlich, dass die Fälscher durchgehend Bestandteile ihrer echten Vorlage mit voller Absicht ignoriert haben. Bewusst und konsequent haben diese angeblich praktischen Fälscher nach Belieben bestimmte Teile der Vorlagen verleugnet und stattdessen mit gleicher Konsequenz hinsichtlich des Schriftcharakters andere, fremde grafische Elemente eingesetzt. Ein derartiges Verfahren kann, wie ich unwiderleglich zeigte, nicht auf Nachlässigkeit und Zerstreutheit der Fälscher beruhen, sondern setzt ein waches Bewusstsein, eine dauernde Anspannung und Aufmerksamkeit voraus, offenbart also Absicht. Bewusstes Missachten der Vorlage seitens der Fälscher, die praktische Zwecke mit ihren Falsifikaten erstreben, widerspricht jedoch aller Erfahrung. Der Fälscher würde mit dieser Taktik jeden Erfolg im wirklichen Leben bewusst und gewollt in Frage stellen. So handelt kein normaler Mensch. Nach Ansicht der Urkundenforscher sollen nun aber die mittelalterlichen Fälscher fast durchgehend diese Verrätertaktik des bewussten Abgehens von der Vorlage geübt haben. Damit wird diesen Menschen ein Geisteszustand untergeschoben, der vollends als Allgemeinerscheinung nach aller Erfahrung, die wir in diesen Dingen täglich machen, eine Fiktion ist. Woraus folgt, die in Frage stehenden Fälschungen können nur gelehrte Fabrikate sein. Des Langen und Breiten habe ich in neue Beweise dargetan, dass und warum schon das bloße Dasein solcher Machwerke ihren gelehrten Ursprung verrät. Meine Kritiker, die bei mir angeblich immer nur unsinnige Behauptungen entdecken, dürfen mir nicht verübeln, wenn ich ihnen mit gleicher Münze heimzahle. Die Vorstellung, die Sie, wie Ihre Fachkollegen überhaupt, sich hier von der Psyche normal veranlagter Menschen gebildet haben, ist wirklich eine unsinnige. Um das einsehen zu können, braucht man gar nicht im Besitze eines großen Fachwissens zu sein. Im Gegenteil, das sonst so nützliche Wissen verhindert hier die richtige Einsicht. Jeder Laie, der offen ins Leben geschaut hat, vermag in diesem Punkte richtiger zu urteilen als der in Vorurteilen gefangene Fachmann. Hier entscheidet allein die lebendige Erfahrung, nicht papiernes Wissen. Es könnte aber auch sein, dass die richtige Einsicht bei den Fachwissenschaftlern zwar vorhanden wäre, aber noch im Kampfe mit einer anderen Einsicht läge. Mit der peinlichen Einsicht nämlich, dass bereits die leiseste Zustimmung zu diesem Teilergebnis meiner Untersuchungen auf das Eingeständnis hinauslaufen würde, dass tatsächlich eine universale Geschichtsfälschungsaktion stattgefunden hat. Gegen dieses Eingeständnis wehrt man sich aber vorläufig noch mit Händen und Füßen.